Zudem wurde eine Sozialneid-Debatte angefeuert, denn die meisten der letzten Generation waren aus gutem Hause. Eine perfekte Welle für die AfD, den Zorn der Menschen in ihre Partei zu kanalisieren. Welch desaströse Auswirkungen die Aktionen der letzten Generation hatten, zeigt eine Statistik, die sich auf der Website des Vereins More in Common findet, der versucht, die Gründe für die gesellschaftliche Spaltung zu erforschen. Sie zeigt die Zustimmung für die Klimabewegung 2021 und zudem für 2023, also in dem Zeitraum, in dem die letzte Generation sich mit roten Westen auf die Straße klebte. Über 65% der Bevölkerung unterstützte 2021 die Ziele der Klimabewegung wie Fridays for Future. 2023 sind es nicht einmal mehr 34%. Selten hat das Image eines wichtigen Anliegens in kurzer Zeit so verloren. Die Statistik von More in Common wurde dafür kritisiert, dass die Befragung und deren Zeitpunkt das Ergebnis nicht richtig wiedergebe. Doch selbst wenn diese zutreffen sollte, ein gewisser Verfall der Unterstützung für Klimaziele und die Genervtheit über die Aktionen der letzten Generation waren zu beobachten. Die woke Überdrehtheit. Zu der Verunsicherung wegen der Klimapolitik kam über die emanzipatorische Linke eine weitere. Auf einmal tauchten in Zeitungstexten Doppelpunkte auf und manche Nachrichtensprecherin machte Pausen in den Wörtern, um Geschlechtergerechtigkeit sprachlich auszudrücken. Das generische Maskulin sollte seinen Rang verlieren. Doch Sprache ist eine sensible Sache. Viele Menschen fühlten sich von der aufoktroyierten Sprachveränderung erst verwirrt und dann verärgert. Hinzu kamen Sprachverbote. Eine grüne Politikerin musste sich entschuldigen, weil sie sagte, sie hätte sich an Karneval gerne als Indianerin verkleidet. Bekannte und geliebte Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf werden umgeschrieben, weil dort Worte vorkommen, die nach Ansicht einiger Akademiker und Aktivisten Rassismus und Unterdrückung Vorschub leisten. Die linke Identitätspolitik begann, Individuen in ein Kollektiv aus Herkunft, Hautfarbe und Abstammung zu drücken. Nur Menschen mit der richtigen Hautfarbe oder dem richtigen Geschlecht sollten bestimmte Rollen spielen können oder bestimmte Gedichte übersetzen dürfen. Dazu ein Gedanke. Am 6. Januar ziehen in katholischen Gegenden als drei Könige verkleidete Kinder von Haus zu Haus. Früher war einer der Könige schwarz geschminkt. Das würde heute nicht mehr gehen. Es würde als Blackfacing kritisiert. Dabei wird der Mann mit schwarzer Hautfarbe keinesfalls diskriminiert. Er ist nicht der Unterdrückte, sondern einer der Könige. Er bringt Weihrauch und Myrrhe, kostbare Geschenke. Die Geschichte der drei Weisen ist keine Geschichte von Rassismus und Unterdrückung. Im Gegenteil, die drei heiligen Könige sind die erste diverse Truppe im Abendland. Auch hier wollte eine bildungsprivilegierte Minderheit den Menschen Verhaltensregeln vorschreiben. Das stieß erst auf Unverständnis, dann, auch befeuert von konservativen und rechten Propagandisten, auf Ärger und auch auf Wut. Ein Geschenk für die AfD, die dieses Feld perfekt bespielt. Natürlich haben diese Diskussionen ihr Recht, aber in der gegenwärtigen Lage ist es ratsam, sich erst auf die Gefahr, die von der AfD ausgeht, zu konzentrieren und ihr keine weiteren Vorlagen zu liefern.